Erster, ich wünschte, ich hätte ein Haus in der Wüste. Ich würde mein Volk verlassen. Sie sind alle untreu. Zweiter, sie lügen mit ihrer Zunge. Sie sind stark durch Lügen. Sie tun immer mehr Böses. Gott sagt, sie kennen mich nicht. Dritter, hütet euch voreinander. Traut keinem Bruder. Jeder Bruder ist falsch. Jeder Freund redet schlecht über andere. Vierter, sie betrügen einander. Sie sagen nicht die Wahrheit. Sie lügen immer. Sie tun viel Böses. Fünfter, du lebst unter bösen Menschen. Sie wollen mich nicht kennen. Das sagt Gott. Sechster, darum sagt Gott, ich werde sie prüfen. Ich muss etwas tun. Mein Volk ist sehr böse. Siebter, ihre Zunge ist gefährlich. Sie reden Lügen. Sie sprechen freundlich. Aber im Herzen planen sie Böses. Achter, soll ich solche Menschen nicht strafen? Soll ich mich nicht rächen? Das sagt Gott. Neunter, ich werde auf den Bergen weinen. Ich werde ein Trauerlied singen. Das Land ist durch Feuer zerstört. Niemand geht mehr dort. Man hört keine Tiere mehr. Vögel und Tiere sind geflohen. Zehnter, ich mache Jerusalem zu einem Haufen Steine. Schakale werden dort wohnen. Die Städte Judas mache ich zur Wüste. Niemand wird dort leben. Elfter, wer ist klug genug, das zu verstehen? Wer hat Gottes Wort gehört? Warum ist das Land zerstört? Es ist wie eine Wüste. Niemand geht dort. Zwölfter, Gott sagte, sie haben meine Regeln nicht beachtet. Sie haben meinen Befehlen nicht gehorcht. Sie haben nicht danach gelebt. Dreizehnter, sie folgten ihrem eigenen Willen. Sie folgten den Göttern Baal. Ihre Väter hatten sie das gelehrt. Vierzehnter, darum sagt Gott, der Herr Israels, ich gebe diesem Volk bitteres Essen. Ich gebe ihnen giftiges Wasser. Fünfzehnter, ich werde sie unter fremde Völker zerstreuen. Diese Völker kennen sie nicht. Ich werde das Schwert schicken, bis ich sie alle vernichtet habe. Sechzehnter, so sagt Gott, hört zu. Ruft die Frauen, die klagen. Lasst sie kommen. Schickt Boten zu den weisen Frauen. Siebzehnter, sie sollen schnell ein Trauerlied singen. Unsere Augen sollen weinen. Unsere Wimpern sollen nass sein. Achtzehnter, man hört lautes Klagen aus Zion. Wir sind schlecht behandelt. Wir sind voller Schande. Wir mussten das Land verlassen. Unsere Häuser sind zerstört. Neunzehnter, hört, ihr Frauen, Gottes Wort. Hört, was er sagt. Lehrt eure Töchter Trauerlieder. Lehrt einander Klagelieder. 20. Der Tod ist in unsere Fenster gekommen. Er ist in unsere Häuser gekommen. Er tötet die Kinder auf der Straße. Er tötet die jungen Männer. 21. Die toten Menschen liegen herum. Sie sind wie Dünger auf dem Feld. Sie sind wie Getreide, das niemand einsammelt. 22. So sagt Gott, ein kluger Mensch soll nicht stolz sein. Ein starker Mensch soll nicht stolz sein. Ein reicher Mensch soll nicht stolz sein. 23. Wer stolz sein will, soll darauf stolz sein, er ist klug und kennt mich. Ich bin Gott. Ich zeige Güte und Recht auf der Erde. Das gefällt mir. Das sagt Gott. 24. Es wird eine Zeit kommen, sagt Gott. Dann werde ich alle bestrafen, die nicht beschnitten sind. 25. Ägypten, Juda, Gedom, Ammoniter und Moab. Auch alle, die in der Wüste wohnen und kurze Haare haben. Alle diese Völker sind nicht beschnitten. Aber auch Israel hat ein unbeschnittenes Herz.